bells, jingle bells, jingle all the way. Jingle bells. Die Weihnachtszeit wurde ganz zweifelsfrei vom Kapitalismus einverleibt. Ich bleib dabei, nur dass das leider heißt, Liebe gibt's nicht mehr zum kleinen Preis. Es zählt immer öfter das größte Geschenk, was dann auch zwangsläufig vom Vermögen abhängt. Ein böser Mensch, wer dabei Böses denkt. Alle sind zivilisiert, weit weg vom Höhlenmensch. Und deshalb sollen sich auch alle beteiligen. Kauft kräftig ein, es ist für die Heiligen. Es ist für den Geburtstag von Jesus Christus. Dabei geht es längst nicht mehr um Humanismus, sondern um deine Knete und um den Fistus. Mit so einer verdrehten Sicht steh ich auf Kriegsfuß. Gottes Sohn versus Coca-Cola. Den Weihnachtsmann gibt's auch auf Bora Bora. Hamburger und Tora sind nach wie vor nicht kompatibel. Wie viele Familien mit Baum haben auch eine Bibel. Beim Fest der Liebe verschieben sich die Perspektiven. Es geht nur noch darum, Päckchen zu kriegen. Jingle Bells, Jingle Bells, Jingle Bells, Jingle Bells. Jingle Bells erklingen so hell. Aber wie finde ich mich selbst in einer Welt, wo immer noch Geld mehr als jeder Kinderwunsch zählt? Jingle Bells, Jingle Bells. Gemeinsamkeit. Davon berichte ich jetzt diesem kleinen Kreis, denn süßer die Glocken nie klingen. Und wenn auch alle dazu schief singen, kann es dennoch sehr viel bringen, wenn sich Familien wiederfinden. Anstatt vergessen und verdrängen, heißt es jetzt zusammen essen und schenken. Im Interesse aller Menschen sollte man mehr solcher Feste ergänzen. An Weihnachten wollen wir 5 Grade sein lassen, auch mal Nein sagen und uns frei machen vom Stress und jeder feindlichen Macht, weshalb die heilige Nacht nicht nur einige packt. Ich habe festgestellt, dass dieses Fest gefällt, nicht nur uns, auch dem Rest der Welt. Ich bin Heide und schreibe nur meine Sicht der Gemeinde in unwichtige Reime. Dass ich euch das zeige, verdanken wir Artifacts, Message statt Party-Tracks, das war's denn jetzt. Jingle Bells, Jingle Bells, Jingle Bells, Jingle Bells. Jingle Bells erklingen so hell, aber wie finde ich mich selbst in einer Welt, wo immer noch Geld mehr als jeder Kinderwunsch zählt? Jingle Bells, Jingle Bells.